Gestalten, die ausschließlich mit ihren hübschen Gesichtern und weißen Händen beschäftigt sind. Als ob Männer irgendwas mit Schönheit zu tun hätten. Als ob das nicht das ausschließliche Privileg der Frauen wäre. Wenn ich einmal heirate, darf mein Mann keinesfalls mein Rivale sein, sondern nur das Glanzblättchen, auf dem der Edelstein liegt. Ich verlange ungeteilte Huldigung. Mr. Rochester, fangen Sie an zu singen. Und ich werde Sie begleiten. Hören wir jetzt ein Freibeuterlied. Sie müssen wissen, dass ich für die Korsaren schwärme. Singen Sie es also conspirito. Ein Kommando von Miss Ingrams Lippen erfüllte selbst einen Napf wässriger Milch mit Spiritualität. Singen Sie! Und sie intonierte eine Begleitung conspirito. Fröhliche Tage waren es in Thornfield Hall. Überall pulsierte das Leben. Den ganzen Tag herrschte Betriebsamkeit. Solange die Gäste bleiben, erwartet Mr. Rochester Sie allabendlich im Salon, Miss Eyre. Das ist sein ausdrücklicher Wunsch, sei, lässt er mich Ihnen sagen. Und er rät davon ab, ihn zu ignorieren. Ich fragte mich, was Sie vorhatten, als Sie eines Abends ein neues Unterhaltungsprogramm vorschlugen. Sie sprachen davon, Charaden aufzuführen. Diener wurden gerufen, Tische beiseite geschoben, die Stühle in einem Halbkreis gegenüber dem Bogendurchgang aufgestellt, Kleiderschränke im dritten Stock geplündert und deren Inhalt von den Kammerzofen armweise nach unten getragen. Brokatene Reifröcke, seidene Umhänge, schwarze Gewänder, Spitzenschleifen, Textilien aller Art. Mr. Rochester hatte die Damen um sich versammelt und wählte einige von ihnen aus, in seiner Gruppe mitzuwirken. Miss Ingram gehört natürlich zu mir. Verehrte Lady Ingram, darf ich Sie bitten, die andere Gruppe der Ratenden anzuführen? Er sieht mich an. Ich stand zufällig bei ihm, weil ich gerade den Verschluss von Lady Ingrams Armband wieder befestigte, der aufgegangen war. Spielen Sie mit? Ich schüttelte den Kopf. Er zog sich nun mit seinen Gehilfen hinter den Vorhang zurück. Lady Ingrams Gruppe nahm im Halbrund der Stühle Platz. Eine Glocke ertönte, der Vorhang öffnete sich. Adele. Den Inhalt eines Blumenkörbchens verstreuend. Miss Ingram erscheint, in weiß, mit einem langen Schleier und einem Kranz von Rosen um die Stirn. An ihrer Seite schreitet Mr. Rochester. Sie knien nieder. Es folgt eine stumme Zeremonie, die problemlos als die Pantomime einer Trauung zu deuten ist. Bride? Der Vorhang öffnet sich wieder nach einer Pause von beträchtlicher Dauer. Auf dem Teppich neben einem großen Marmorbassin, sonst eine Zierde des Wintergartens, sitzt Mr. Rochester mit Tüchern und einem Turban angetan. Er sieht haargenau wie ein orientalischer Emir aus. Miss Ingram tritt ins Blickfeld, auch sie nach morgenländischer Art gekleidet, die schön geformten Arme nackt und den einen als Stütze für einen Wasserkrug erhoben, den sie anmutig auf dem Kopf balanciert. Sie beugt sich über das Bassin, als fülle sie den Krug und setzt ihn dann wieder auf den Kopf. Die Person am Brunnenrand scheint eine Bitte vorzutragen, woraufhin sie eilend den Krug herniederließ auf ihre Hand und ihm zu trinken gab. Die beiden waren Eliezer und Rebecca. Nur die Kamele fehlten. Das sah man auf den ersten Blick. Wir sind uns nicht sicher. Bitte zeigen Sie uns das Bild des ganzen Wortes. Als der Vorhang sich zum dritten Mal öffnet, ist nur ein Teil des Salons sichtbar. Im schwachen Schein einer Hornlaterne jetzt ein Tisch aus rohen Brettern und ein Küchenstuhl. Inmitten dieser trostlosen Szenerie ein Mann. Den Blick zu Boden gesenkt, rußverschmiertes Gesicht, derangierte Kleidung, verzweifelte Miene, wirres, struppiges Haar. Mr. Rochester. An seinen Handgelenken sind Fesseln angebracht. Bridewell! Und damit war die Charade aufgelöst. Braut und Brunnen zusammengenommen bedeuteten Bridewell, also Gefängnis oder Besserungsanstalt. Eine Wortschöpfung, abgeleitet aus dem Namen des berüchtigten Londoner Gefängnisses St. Bride's Well. Wissen Sie, dass Sie mir von den drei Rollen in der letzten am besten gefallen haben? Habe ich noch Ruß im Gesicht? Leider nein. Jammerschade. Nichts passt besser zu Ihrem Teint als dieses Räuberrouge. Ein heroischer Wegelagerer wäre also was für Sie. Ein heroischer englischer Wegelagerer wäre das zweitbeste nach einem italienischen Banditen.

Ich spürte, wie diese fürchterliche Fratze über meinem Gesicht glühte und verlor vor Entsetzen das Bewusstsein. Zum zweiten Mal in meinem Leben. Und jetzt sagen Sie mir, Sir, wer diese Frau ist. Die Ausgeburt eines überreizten Gehirns? Nein, Sir. Das habe ich mir morgens beim Aufstehen auch gesagt. Als ich aber den Blick durchs Zimmer schweifen ließ, da sah ich drüben auf dem Teppich den Schleier liegen, von oben bis unten in zwei Teile zerrissen. Gott sei Dank, dass nur der Schleier Schaden genommen hat. Ich darf gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können. Zweifellos hat eine Frau dein Zimmer betreten. Und die Frau war... Es muss Grace Poole gewesen sein. Ich spüre, du willst fragen, warum ich eine solche Frau im Haus behalte. Sobald wir ein Jahr und einen Tag verheiratet sind, werde ich es dir sagen. Jetzt aber nicht. Akzeptierst du meine Erklärung? In dieser Nacht träumte ich nicht, denn ich schlief überhaupt nicht. Jane, bist du soweit? Ob es auf der Welt wohl noch einen Bräutigam gab, der so dreinsah wie er, so unerbittlich auf sein Ziel fixiert, so grimmig entschlossen? Ich weiß nicht, ob das Wetter an dem Tag schön oder schlecht war. Ich betrachtete weder den Himmel noch die Erde. Ich wurde von so raumgreifenden Schritten getrieben, dass ich kaum folgen konnte. Ich wollte dieses unsichtbare Ding sehen, auf das er seinen wilden und wütenden Blick zu richten schien. Am Tor zum Kirchhof hielt er an. Und jetzt habe ich das Bild des alten grauen Gotteshauses wieder vor Augen. Das Bild einer Krähe, die ihre Kreise um den Kirchturm zog. Das Bild des rötlichen Morgenhimmels. Ich erinnere mich an die grünen Gräber und die Gestalten von zwei Fremden, die zwischen ihnen umherschlenderten. Wir betreten das prunklose Gotteshaus. Der Pfarrer wartet in seinem weißen Chorhemd an dem schlichten Altar, der Kirchenbeamte neben ihm. Die Fremden stehen jetzt mit dem Rücken zu uns vor der Gruft der Rochesters. Die Zeremonie beginnt. So fordere ich euch denn auf und ermahne euch beide, denn ihr werdet euch verantworten müssen an dem schrecklichen Tag des jüngsten Gerichts, an dem die Geheimnisse aller Herzen offengelegt werden. Für den Fall, dass einer von euch um ein Hindernis weiß, warum ihr nicht rechtmäßig verbunden werden sollt als Mann und Frau, er dies jetzt offen bekenne. Der Pfarrer legt eine Pause ein. Wie oft wohl die Pause nach diesem Satz jemals durch eine Einrede unterbrochen wird? Wahrscheinlich kein einziges Mal in 100 Jahren. Und so fährt der Geistliche mit der Zeremonie fort, öffnet den Mund zu der Frage, willst du diese Frau zu deinem dir angetrauten Weibe nehmen? Die Trauung kann nicht fortgesetzt werden. Ich gebe hiermit das Vorhandensein eines Hindernisses bekannt. Fahren Sie fort. Ich kann nicht fortfahren, ohne die vorgebrachte Behauptung zu überprüfen. Die Trauung ist sofort abzubrechen. Es besteht im vorliegenden Fall ein unüberwindliches Ehehindernis. Mr. Rochester hat eine noch lebende Ehefrau. Jane Eyre. Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Bronte. Übersetzung aus dem Englischen Gottfried Röckelein. Die Rollen und ihre Darsteller. Jane Eyre, Sascha X. Edward Rochester, Christian Redl. Mrs. Fairfax, Witta Pohl. Lady Ingram, Uta Halland. Blanche Ingram, Katharina Burova. Richard Mason, Jens Wawracek. Mrs. Reed, Angelika Thomas. Und Siegfried W. Kernen, Lea Sanft und Wolfgang Schenk. Komposition: Annie Whitehead, Posaune und Ramesh Schottem, Perkussion. Technische Realisation: Klaus Schumann und Margitta Düver. Regieassistenz: Wolfgang Sesko. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit Deutschlandradio Kultur, dem Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen aus dem Jahr 2005.